Rock und Koch, Kleinformat. Yeah, yeah. Einen Raum, die Maße, scheißegal. Ob gemütlich unter Freunden oder tanzbar wie im Saal. Wichtig ist und bleibt, man sollte alles gut verstehen. Daher bleibt die Wahl der Boxen auch ein größeres Problem. Um zu sehen, dass alles klappt, checkt den Sound und auch den Takt. Da noch mehr Volumen, eine Prise auf den Cut. Hier noch etwas Kabel und fertig der Salat. Nur alles etwas ruhen lassen, so bleibt es bis zum Start. Party, gute See, war etwas Weed für den Geschmack. Eine Handvoll guter Freunde und der DJ bleibt auf Zack. Damit dann live auch alles klappt und die Stimmung sich verbreitet, haben wir den Scheiß schon einmal vorbereitet. Alles soweit fertig, plane nun den nächsten Schritt. Rühre für die Flyer, mal ein fettes Bild. Schreib heute große Session, Kleinformat ist auch dabei. Bring alle deine Freunde mit und fackel nicht, weil du sonst verpasst, was du nicht hast und das ist wirklich schade. Also komm und feier mit, es ist so selten dieser Tage. Sag, die Mischung macht den Unterschied. Rock und Koch mit mir, es gibt von allen eine Prise und den Rest schenke ich dir. Wenn ich wir, wer denn dann, wo gibt's mehr vom Anhang? Also Hände aus den Taschen, denn jetzt fängt die Session an. Ich sag, die Mischung macht den Unterschied. Rock und Koch mit mir, es gibt von allen eine Prise und den Rest schenke ich dir. Wenn ich wir, wer denn dann, wo gibt's mehr vom Anhang? Also Hände aus den Taschen, denn jetzt fängt die Session an. Zeit des Rap, komm rein mit mir, lass alles andere liegen. Für den Beat und steh nicht rum, komm mit auf Folge 7. Das klingt mächtig übertrieben, doch tut mir leid, ich leb davon. Ich meine, ich scheiße auf das Geld, doch Props sind ja mein Lohn. Arbeitsschritte gut geplant und alle ziehen mit. Sagen dir Klapp und Kleinformat, präsentieren den heißen Shit. Zu viel gemacht, zu viel geschafft, um alles hinzuschmeißen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Leuten, die mitreisen. Ohne euch wär's halb so schön, das solltet ihr noch wissen. Dieser Part geht auch an die, den nicht anfangen mit Dissen. Ich sag, die Mischung macht den Unterschied. Rock und Koch mit mir, es gibt von allen eine Prise und den Rest schenke ich dir. Wenn ich wieder, wer denn dann? Wo gibt's mehr vor meinem Hang? Also Hände aus den Taschen, denn jetzt fängt die Session an. Ich sag, die Mischung macht den Unterschied. Rock und Koch mit mir, es gibt von allen eine Prise und den Rest schenke ich dir. Wenn ich wir, wer denn dann? Wo gibt's mehr vor meinem Hang? Also Hände aus den Taschen, denn jetzt fängt die Session an, yo. Denn jetzt fängt die Session an. Jawohl, das tut sie wohl.